Deutsche Jugend, meine Kameraden, das Alte vergeht. Und wenn euer riesiges Feuer heute von diesem Berge leuchtet, dann ist dieses Feuer ein Symbol für die Überwindung dieses Alten durch unsere junge, sieghafte Kraft. Keiner hat mehr Recht als ihr, dieses Fest hier zu feiern. Keiner hat mehr Recht als ihr, euch an den Eingang zu stellen einer Feier der Nation, die eine Feier sein soll, der Arbeit, der nationalen Arbeit. Meine Kameraden, ihr seid zu allen Zeiten die junge Garde der deutschen Revolution gewesen. Und wenn es in Deutschland so gekommen ist, dass wir dieses große gemeinsame Arbeitsfest feiern können morgen, wenn es so gekommen ist, dann deswegen, weil in unseren Reihen der Klassengegensatz ausgelöscht wurde, weil wir in unserer jungen Gemeinschaft überwanden den Dünkel, den Hochmut, das Klassengesetz und weil wir an die Stelle dieser Eigenbrötelei, dieser Abkapselung setzten, unser Bekenntnis zur Nation, unser Bekenntnis zu Deutschland. Kameraden, ihr steht hier mit vielen Tausenden versammelt, aber ich weiß, dass diese Tausende nur ein einziger Wille sind, ein einziger Glaube und ein einziges Bekenntnis. Das Alte vergeht und dieses Alte und Vergehende, es soll durch uns niedergestoßen werden, endgültig. Und wir wollen an seine Stelle setzen, das Neue, das Werdende, das große Kommen, unsere Sehnsucht, unseren Glauben. Wir haben immer zu jenem Wort Adolf Hitlers gestanden und haben es auch in unserer Gemeinschaft verwirklicht. Arbeiter der Stirne und der Faust, vereinigt euch. In diesem Zeichen soll nun der 1. Mai heraufdämmern über das Land. In diesem Bekenntnis zum schaffenden deutschen Menschen. Und wenn jetzt dort aus dem Tal ein riesiges Hakenkreuz zu uns emporleuchtet, von Tausenden von SA-Kameraden mit ihren Fackeln gebildet, dann soll dieses Zeichen des aufsteigenden und sich erneuernden Lebens Ausdruck sein des Bekenntnisses auch der deutschen Jugend zur deutschen Arbeit. In diesem Zeichen stehe der deutsche Mai. voller Blick, hört ihr denn nicht die Stimme des Gewissens, die so geirrt euch in die Ohren schrieb? Ja, aufwärts der Sonne entgegen, mit uns zieht die neue Zeit. Wenn alle versagen, die heute ihr fallt, wir sind ja zum Letzten bereit. Und höher, wir steigen von Hass und Verbot. Und jeder ist aber so mutig, heil da, wir sind ja zum Letzten bereit. Meine Kameraden, der 1. Mai ist da. Wir wollen an diesem 1. Mai genauso an unsere Aufgabe gehen, uns genauso zu unserer Aufgabe bekennen, wie wir das in den schwersten Tagen des Kampfes getan haben. Das junge Deutschland ist der Garant für die Zukunft der Nation und jeder von euch, sei er auch noch so jung, trägt in sich die heilige Verpflichtung, das zu bewahren, was begonnen wurde, seit dessen eingedenk, Kameraden. Auf euren Schultern ruht das Dritte Reich, und wenn ihr auch heute noch eine Schar junger Kämpfer seid, eine Schar heranwachsender deutscher junger Menschen, ihr werdet doch einmal der Staat sein, und in euren Händen wird einmal das Schicksal des deutschen Volkes beschlossen liegen, so wie ihr eure Verpflichtung tragt, so wird sich dieses kommende Reich gestalten. Wenn ihr ganz euch eurer Aufgabe bewusst werdet, dann werden wir auch ein Reich aufrichten können, der Ehre, der Gerechtigkeit und der Freiheit, wie es in solcher Inbrunst noch nie bestanden hat in Deutschland. Es liegt in euch und an euch, was ihr aus dem Erlebnis des deutschen Frühlings macht, meine Kameraden. Euer Führer hat euch eure Ehre wiedergegeben. Das ist das Geschenk, das er dem deutschen Volk gemacht hat. Er hat als einziger in einem gigantischen Kampf es unternommen, diese Zeit der Schande und Verzweiflung auszulöschen, und hat an ihre Stelle gesetzt eine Zeit, da der Deutsche wieder sein Haupt hochtragen darf und da er wieder zeigen darf und sagen darf, wie es ihm ums Herz ist. Die Zeit der Verfolgung brauner Soldaten in Deutschland durch Deutsche ist vorbei. Und wir wollen dafür sorgen, dass diese Zeit nie wiederkommt. Unser Bekenntnis, meine Kameraden, und unser Gelöbnis muss in einer solchen Stunde wieder, da nun der neue deutsche Mai beginnt, unser Bekenntnis muss das sein, in allen Stürmen, in allen Verfolgungen, in allen Gefahren, zusammenzustehen wie wir bisher zusammengestanden haben, als eine feste, trotzige und treue Gemeinschaft. Wir wollen uns immer wieder geloben, dass nichts diese Gemeinschaft zerstören kann, dass wir aneinander und an unseren Führer gekettet sind auf Gedeih und Verderb. So gelobt das denn und schwört es euch zu, dass ihr immer bilden werdet, diese stolze Gemeinschaft nationalsozialistischer Kämpfer. Gelobt es euch und legt damit zugleich ein Bekenntnis ab zu jener Zukunft, die allein gestaltet werden kann, wenn ihr ganz im Herzen und in der Seele einig seid. Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not und Tränen und Gefahr. Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not und Tränen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod als in der Knechtschaft leben. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod als in der Knechtschaft leben. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen. Wir wollen